kannst eigentlich alles oben machen. Du kannst auch das hier. Okay, es sieht zwar ein bisschen gefährlich aus, ist aber eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Au, das ist ein Tank. Ah. Entschuldigung. Der ist auch gesehen. Nee, nee. Der ist nicht mal da unten hier. Da bist du wieder runter.